seh die Scheine in meinem Glock. Ich bin Gangmember kriminell. Deine Tochter zeigt die Fotze in den Benz für Geld. Drogengeld und durch Gewalt finanziert man seinen Wagen. Denn das Auto, was du fährst, präsentiert dich auf den Straßen. Und ich komm mit Bullen und Serben in dein Haus. Und dort ficke ich die Braut und schlag dem Bräutigam die Zähne aus. Endgegner, das sind Hunis im Block. Und gegen Kais ist schwanzlos. Was redst du von Kork? Ich mach auf Malle und knalle dort Studentinnen nackt. Und zu fünf decken sie an meinen dicken Sack. Das ist Sex und Gewalt, zwei Gangster-Rap-Bitch. Und das schnelle Geld mach ich mit meinen Brüdern ab jetzt. Das ist Ghetto-Arroganz, Mädchen, nimm die Hand zum Schwanz. Und dann Schwanz in die Scheide, spreiz deine Beine. Ich finger die Bitch und leck ihre Forze. Sex und Gewalt, zwei Nutten gegen Kotzen. Der Strich steht in Flammen und die Huren, sie bluten. Sex und Gewalt, zwei, Sex und Gewalt, zwei. Mein Image ist gut so, Texte nicht gewaltfrei. Sex und Gewalt, zwei, Sex und Gewalt, zwei. Der Strich steht in Flammen und die Huren, sie bluten. Sex und Gewalt, zwei, Sex und Gewalt, zwei. Mein Image ist gut so, Texte nicht gewaltfrei. Sex und Gewalt, zwei, Sex und Gewalt, zwei. Ich fahr im Mercedes auf dem dieser Stadt. Dort seh ich die Mutter von die in diesen Spaß. Und ich zwing sie zum Blasen und fick ihren Arsch. Asozialer und brutaler, hör diese Bars. Untergrund saß und ich ziehe den Colt. Ich schieß auf die Noten, mein Wagen ist blutrot. Und dann fahr ich zur Zent, die minderjährige Schlampen steigen in den Wagen, komm wir gehen tanken. Und dank diese echt geilen Mädchen mit meinem dicken Schlauch voll bis zum Rand. Und dann verkauf ich sie an ein Puff bei den Tschechen. Besorgt mir dann Geld durch Zuhälterstechen. Mein Schwanz voller Blut, weil ich Huren halb tot bang. Ich weiß, ich bin asozial mit diesen Slang. Sex und Gewalt und die Forzen, sie bluten. 2011, ich hol mein Stück jetzt vom Kuchen. Der Strich steht in Flammen und die Huren, sie bluten. Sex und Gewalt, zwei, Sex und Gewalt, zwei. Mein Image ist gut so, Texte nicht gewaltfrei. Sex und Gewalt, zwei, Sex und Gewalt, zwei. Der Strich steht in Flammen und die Huren, sie bluten. Sex und Gewalt, zwei, Sex und Gewalt, zwei. Mein Image ist gut so, Texte nicht gewaltfrei. Sex und Gewalt, zwei, Sex und Gewalt, zwei.